Noch blitzt ihr Blick zu mir her, des Auges Stern strahlt mich noch an, durch eine Spalte muss ich zerspähen. Seh ich dies fahndige Arme, von dem Teufel lass ich nicht mehr. Ehe ein Blatt ist verstopft mit Ritzen, was hat es, seht ihr denn nicht? Ganz schwand uns der Hort. Mitnichten, Freund, an Bord als Finger, glänzt von Gold auf ein Ring, den gibt die Ritze zu füllen. Wie? Diesen Ring? Lasst euch raten, den Rheintöchtern gehört das Gold. Ihnen gibt Wotan es wieder. Was schwatzest du da? Was schwer ich mir erbeutet? Oder bange Fall, nichts für mich. Schlimm dann steht's um mein Versprechen, dass ich den Klagenden gab. Dein Versprechen bindet mich nicht, als Beute bleibt mir der Reif. Doch hier zu lösen.